Pensionat. Mehr geträumt davon, als dran gedacht. Und lebt jeden neuen Tag. Sucht ein Bild in mir, Schlag für Schlag. Did it.